Zum Marktansatz ist ein Gründungstag der DEVRK besichtigt, denn die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DEVRK am 6. September das Kumkop-Lebensmittelkombinat für Sportler und die Pyongyanger Sportartikelfabrik.